that it was his child. Weil es heißt, die Leute haben geglaubt, dass es sein Kind ist. So they believed that Joseph and Mary slept together before they were married. Und das bedeutet, dass die Leute geglaubt haben, dass Joseph und Maria schon vor ihrer Ehe zusammen waren. Which in that culture was absolutely unacceptable. Was in dieser Kultur total, also es war überhaupt nicht akzeptiert. So they both bear this reproach. Deshalb tragen sie beide diese Bürde. Yeah. Probably their whole life. Und sie würden diese Schmach wahrscheinlich ihr Leben lang tragen. And God could have made it so much easier. Und Gott hätte es sehr viel leichter machen können. If the angel had come first to Joseph and not to Mary. Wenn er den Engel zuerst zu Joseph geschickt hätte. And said, Joseph. Und gesagt hätte, Josef, I am the angel Gabriel. Ich bin der Engel Gabriel. I stand in the presence of God. Ich stehe in der Gegenwart des Herrn. Your wife is going to have a child. Deine Frau wird ein Kind gebären. Your future wife is going to have a child. Deine zukünftige Frau wird ein Kind gebären. And he's going to be the son of God. Und er wird der Sohn Gottes sein. He's going to be great. Er wird groß sein. And she will conceive before you even have relations. Und sie wird schwanger werden, bevor du noch mit ihr geschlafen hast. And then he would have said, well, how could this be? Und dann würde er fragen, wie kann das sein? And the angel would have said, because the Holy Spirit shall come upon her. Und der Engel hätte erklären können, der Heilige Geist hat das gemacht. And therefore the child will be conceived by the Holy Spirit and will be the Son of God. Und deshalb, weil der Heilige Geist das Kind gezeugt hat, kann er sich Sohn Gottes nennen. So, I want you to take Mary as your wife. Also ich möchte, dass du die Maria heiratest. But I want you to refrain from relations with her. Aber ich möchte, dass du zurückbleibst noch. Because you know, I want you to give time for the Holy Spirit to do his work. Weil ich möchte, dass der Heilige Geist in der Zwischenzeit seine Arbeit machen kann. Everyone will suppose it's your child. Jeder wird davon ausgehen, dass es dein Kind ist. But you and Mary and I. Aber du, ich und Maria. Elizabeth and Zacharias will know that it's a holy child. Und Elisabeth und Zacharias werden wissen, dass es ein heiliges Kind ist. I'm doing this so you won't have problems. Ich mache das, damit du keine Probleme hast. But God did exactly the opposite. Aber Gott hat das genau umgekehrt gemacht. I mean, she's to conceive before the marriage. Sie wird noch vor der Ehe schwanger. It kind of gives you the sense that God doesn't really care what people think. Irgendwie schaut das so aus, als würde es Gott egal sein, was die Leute denken. But as we read the verses that are to follow, you'll see why God does this. Aber wenn wir die Verse lesen, werdet ihr sehen, warum Gott so handelt. Let's start with slide 5. Beginnen wir bei der fünften Folie. And these are the words of Elizabeth. Und das sagt Elisabeth. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what had been spoken to her by the Lord. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Now it was spoken by the angel. Es ist vom Engel ausgesprochen worden. But it was from the Lord. Aber es war von Gott. And many things that are spoken by the Lord are spoken through either people or angels. Und viele Dinge, die Gott sagen möchte, werden von Engeln gesprochen oder durch Menschen. That's why Paul said to the Thessalonians, I am so happy that you received our word as from the Lord. Deshalb hat Paulus zu den Thessalonikern gesagt, ich bin so glücklich, dass ihr mein Wort annehmt. As from the Lord. Als ob es von Gott wäre. Because truly it is the word of God. Denn es ist das Wort des Herrn. Okay, next slide. This is what the angel said about Jesus. Das ist, was der Engel über Jesus gesagt hat. He will be great, number one. Dieser wird groß sein, erstens. He will be called the Son of the Most High. Er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. The Lord God will give him the throne of his father David. Der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Number four. Viertens. He will reign over the house of Jacob forever. Er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich. His kingdom will have no end. Und sein Reich wird kein Ende haben. Can you imagine what exploded inside of Mary to hear these words? Könnt ihr euch vorstellen, wie es für Maria war, diese Worte zu hören? I am the mother. Ich bin die Mutter. Of another Alexander the Great. Von noch einem Alexander dem Großen. But a greater than Alexander the Great. Und noch größer als der Alexander der Große. I am the mother of a future king. Ich soll die Mutter sein von einem zukünftigen König. And he is going to sit on David's throne. Und er wird auf Davids Thron sitzen. In Jerusalem. In Jerusalem. In my lifetime, can you imagine this? Zu meiner Lebzeit könnt ihr euch das vorstellen. A palace and authority and Paläste und Autorität. This is unbelievable. Das ist ganz toll. Thy kingdom come, Lord. Dein Königreich komme, Herr. Wow. Wow. She was just exploding on the inside with expectation. Sie ist innerlich fast explodiert von durch ihre Erwartungen. I mean, her joy could not have been greater. Ihre Freude hätte nicht größer sein können. This is what Israel was waiting for. Darauf hat Israel gewartet. All these years. All die Jahre. And now her son was going to deliver Israel from the Romans. Und jetzt würde ihr Sohn die Israeliten von den Römern erlösen. Take David's throne. Und Davids Thron einnehmen. And she would be the queen mother. Und sie würde die königliche Mutter sein. All these thoughts running through her mind. Und all diese Gedanken gingen ihr durch den Kopf. What other thoughts could run through her mind? Was hätte sie auch anders denken sollen? You think she had any idea? Denkt ihr, dass sie irgendeine Ahnung davon none of hatte, these things would be fulfilled? Dass all diese Dinge nicht in Erfüllung gehen würden? For at least 2000 years. Für mehr als 2000 Jahre. They're still not fulfilled. Es ist immer noch nicht ganz erfüllt. Of course Jesus is great. Natürlich ist Jesus groß. But not in the world's eyes. Aber nicht in den Augen der Welt. Of course he's the son of God. Natürlich ist er der Sohn Gottes. But not in the world's eyes. Aber nicht in den Augen der Welt. Of course he's the king. Natürlich ist er der König. But he hasn't taken his throne yet. Aber er hat seinen Platz am Thron noch nicht eingenommen. Mary has been in heaven for over nearly 2000 years. Maria ist schon 2000 Jahre im Himmel. And it still hasn't been fulfilled. Und es hat sich immer noch nicht erfüllt. What are we expecting to be fulfilled in our life? Was ist unsere Erwartung, was in unserem Leben erfüllt wird, das noch nicht erfüllt wurde? Our first principle. Das erste Prinzip. So we have to learn to think beyond our own life. Das erste Prinzip lautet, dass wir über unsere Lebzeit hinausdenken things müssen. Things that we are believing God for. Dinge, die wir glauben, dass Gott tun wird. That God is going to fulfill. Die Gott auch erfüllen wird. May not be fulfilled in our life. Aber sie werden vielleicht nicht zu unserer Lebzeit David erfüllt was a man after God's own heart. David war ein Mann aus dem Herzen Gottes. He loved God. He served God like no other king of Israel. Er hat Gott geliebt und ihm gedient wie kein anderer König Israels. David was the prototype of what a king should be like. David war der Prototyp eines guten Königs. And then when everything got finally good after all the battles and all the bloodshed. Und nachdem alles dann gut gegangen ist nach den ganzen Kriegen und dem finally there was some peace in the kingdom. Da war endlich ein bisschen Frieden im Königreich. David says, I'm going to build God a house. Dann sagt David, ich werde Gott ein Haus bauen. And God says, no, you're not. Und dann sagt Gott, nein. Your son will. Dein Sohn wird das and tun. You will prepare the way for him. Und du wirst den Weg ebnen dafür. So David spent his life gathering material, gold and silver and lumber and everything possible. Also hat David sein Leben dazu verwendet, Material zusammenzusammeln, Holz und Silber und Gold. So that Solomon could build this unbelievable temple. Damit Salomon diesen Tempel errichten konnte. We are praying for many things. Wir beten für viele Dinge. We are praying that God does miracles and miracles and miracles. Wir beten für Wunder und Wunder und Wunder. That cancer is healed. We want to see it today and tomorrow. Dass Krebs geheilt wird, das wollen wir heute sehen oder morgen. What we really, really want to see. Was wir wirklich, wirklich sehen möchten. Might take time to prepare. Dauert möglicherweise einige Zeit zur Vorbereitung. We don't know what God is doing. Wir wissen nicht, was Gott tut. But we need to be patient. Aber wir müssen geduldig sein. Mary is still waiting. Maria wartet immer noch. I want to show you a verse right away. This is slide 13. Ich möchte euch einen Vers zeigen. Slide 13. Hebrews 11:39-40. Hebräer 11, 39 und 40. And all of these, this is talking about all of the heroes of faith in Hebrews 11. Und da geht's um all die Helden des Glaubens in Hebräer 11. And all of these people. Und alle diese Abraham, Moses, Abraham, Mose, Noah. All those people mentioned, David. All die Personen, die namentlich vorkommen. All of these, though they had won divine approval by means of their faith. Alle die, obwohl sie göttliche Anerkennung bekommen haben für ihren Glauben, did not receive fulfillment of what was promised. Haben nicht alles bekommen, was vorhergesagt war. What were they looking for? Worauf haben sie geschaut? God promised them a city. Gott hat ihnen eine Stadt versprochen. The city of God. Gottes Stadt. In Hebrews 11, verse 13, they were looking for a city whose builder was God. In Vers 13 suchen sie nach einer Stadt, die Gott gebaut hat. And why? Und warum? Because God had us in mind. Weil Gott an uns gedacht hat. And had something better and greater in view for us. Und sich etwas Besseres und Größeres für uns ausgedacht hat. So that they, these heroes and heroines of faith, so dass diese Helden und Heldinnen des Glaubens, should not come to perfection apart from us, dass sie nicht zur Perfektion oder zur Vollkommenheit gelangen ohne uns, before we could join them, bevor wir noch dabei sein können. God stretched it out. Gott hat das in die Länge gezogen. 2. Peter 3:9. 2. Petrus 4:9. God suffers long. Gott leidet lange. He stretches out history. Er dehnt die Geschichte. To bring as many people in as possible. Um Menschen, um so viele wie möglich mitzunehmen. And these people had no idea why God was not fulfilling the promise. Und diese Leute hatten keine Ahnung, warum die Versprechen nicht in Erfüllung gingen. No idea. Sie hatten keine Ahnung. But we were the idea. Aber wir waren die Idee. God wanted them to wait so that we could get in on it. Gott wollte, dass wir warten, dass wir dabei sein können. God didn't want to close down history too early. Er wollte die Geschichte nicht abschließen frühzeitig. I mean, world history could have ended 100 years after Jesus, right? Ich meine, die Weltgeschichte hätte auch 100 Jahre nach Christus beendet sein können. 70 AD, Jerusalem's destroyed and then the world, the whole history, God just brings the whole thing to a close and then we all gotta, it's over. That's it. Jerusalem wird zerstört, Jesus bringt das alles in Ordnung und aus, Geschichte ist geschlossen. But he waited. Aber er hat gewartet. If he didn't wait 2000 years, none of us would be alive. Wenn er nicht 2000 Jahre gewartet hätte, dann wäre keiner von uns am Leben. We would never have known anything. Wir würden gar nichts wissen. We would not have existed. Wir hätten gar nicht existiert. And they didn't know this. Und die haben das nicht gewusst. There's many things that we don't know. Es gibt auch viele Dinge, die wir nicht wissen. That we are believing God for. We are believing for miracles. Viele Dinge, für die ja, an die wir glauben. And different things to happen. Wunder oder andere Dinge. Things that we'd like to see. Dinge, die wir gerne sehen, dass sie in Erfüllung gehen. Let's go to another verse. Let's go to slide 7. Jetzt schauen wir uns noch einen Vers an. Now this is Simeon speaking to Mary in the temple. Simeon spricht hier zu Maria im Tempel. And he's an old man. Er ist zu diesem Zeitpunkt ein alter Mann. He's a godly man. Er ist ein gläubiger Mann. And God had promised him that you would see the Messiah before you die. Und Gott hat ihm versprochen, du wirst den Messias sehen, bevor du stirbst. It says he came into the temple filled with the Holy Spirit. Und er ist in den Tempel hineingegangen, voll des Heiligen Geistes. And the Holy Spirit showed him that this baby Jesus was the Messiah. Und der Heilige Geist hat ihm gezeigt, dass dieses Baby Jesus der Messias sein würde. And he holds a child and says, God, now my days are fulfilled. Now you can take me home. Und er hält dieses Baby in den Armen und sagt, Gott, jetzt kannst du mich nach Hause holen. And then he says these incredible words to Mary. Und dann sagt er Folgendes zu Maria. Behold, this child is appointed for the fall and rise of many in Israel. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. And a sign to be opposed, to the end that the thoughts of many hearts may be revealed. Und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. And a sword will pierce even your own soul. Und ein Schwert wird sogar deine eigene Seele durchdringen. And that's a serious, that is a big sword. Und das ist ein großes Schwert. And it says will continually pierce your soul. Und es heißt hier, es wird immer und immer wieder dein Herz durchdringen. So in the midst of all her euphoria. Und in der Mitte dieser ganzen Euphorie. About all I'm going to be the mother I am the mother of the Son of God. Diese Euphorie, ich bin die Mutter des Sohnes Gottes. He is another Alexander the Great. Er ist noch ein Alexander der Große. This is unbelievable. Das ist unglaublich. I mean, I can't wait to see Israel reign in all of his glory and wow, unbelievable. Ich kann es nicht erwarten, bis Israel regieren wird in seiner ganzen Herrlichkeit. And then Simeon brings some reality into her life. Und Simeon bringt ein bisschen Realität in ihre Träume. Nobody knew. Niemand weiß. That a cross must precede the crown. Niemand hat gewusst, dass ein Kreuz der Krone vorhergehen muss. Even John the Baptist, sogar Johannes der Täufer, who was the greatest of all men born of a woman, der größte unter allen Menschen war, die von einer Frau geboren wurde. Meaning that he was the greatest of all Old Testament saints. Er war der größte aller alttestamentlicher Heiligen. He was greater than Abraham. Er war größer als Abraham. Greater than Moses. Größer als Mose. Greater than Noah. Größer als Noah. Jesus said he was the greatest. Jesus hat gesagt, er war der größte. And yet the least in the kingdom. Und dennoch der geringste im Königreich. The least in our midst. Der geringste in unserer Mitte. Is greater than John the Baptist. Ist größer als Johannes der Täufer. But John the Baptist didn't get it. Johannes der Täufer hat das nicht he verstanden. Didn't know that Messiah would come twice. Er hat nicht gewusst, dass der Messias zweimal kommen würde. Nobody knew Messiah would come twice. Niemand hat gewusst, dass der Messias zweimal kommen würde. They read the prophecies and assumed that Messiah was coming only once. Sie haben die Prophetien gelesen und sind davon ausgegangen, dass der Messias nur einmal kommen würde. And that when he came, he would take David's throne and he would push the Romans out and set up the kingdom of God and everything would be great. Sie sind davon ausgegangen, dass er einmal kommen würde und dass er den Thron einnehmen würde und die Römer rausschmeißen. There's things we just don't know. Es gibt aber Dinge, die wir einfach nicht wissen. We all see the signs of the times. Wir sehen alle die Zeichen der Zeit. Jesus could come back this year in 2014. Jesus könnte dieses Jahr 2014 wiederkommen. He could come back in 2000 years. Er könnte aber auch in 2000 Nobody Jahren wiederkommen. Knows. Niemand weiß das. We know it's getting closer. Wir wissen, es kommt immer näher. We can see Israel back as a nation. Wir können Israel beobachten als Nation. But we don't know. Aber wir wissen es einfach nicht. We just don't know. Only God knows. Nur Gott weiß es. There's things we don't know. Es gibt Dinge, die wir nicht John wissen. The Baptist got offended. Johannes der Täufer. He was beleidigt. Ist he beleidigt was offended worden. By Jesus. Und zwar durch Jesus. By what Jesus was doing. John was in prison. John was in prison. Johannes der Täufer war im Gefängnis. And he's asking his disciples, so what is he doing? Und er fragt seine Jünger, was macht ihr? Is he taking the throne yet? Hat er den Thron schon eingenommen? Is he going to get me out of here? Holt er mich raus? Is he setting up an army? Hat er schon eine Armee eingesetzt? Is he crushing the Romans? Hat er die Römer schon niedergemetzelt? I'm just assuming he was saying these things. Also ich gehe nur davon aus, ich stelle mir das vor, dass er das But gefragt hat. But he does say this. Aber Folgendes hat er wirklich gesagt. Go and ask him, geh und frag ihn, if he's really the one. Ob er wirklich der eine ist. This is coming from John the Baptist. Das kommt von Johannes der Täufer. The greatest of all. Der größte von allen. Go ask him if he's really the one. Geh und frag ihn, ob er wirklich der eine ist. John, are you okay? Johannes, wirklich? You want me to make you some tea? Soll ich dir ein bisschen Tee bringen? I said, go ask him if he's the one. Ich sagte, bitte geh und frag ihn, ob er der eine ist. But you know he's the one. Aber du weißt es doch. You saw the dove come down. Du hast doch die Taube gesehen, die runtergekommen you ist. You heard the voice say, this is my beloved son. Du hast doch die Stimme gehört, die gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. How many times I said, go ask him if he's the one. Wie oft noch, bitte geh und frag ihn, ob er der eine ist. Or should we look for another? Oder sollten wir einen anderen suchen? Okay. Right now. Gerade jetzt. And they find Jesus. Und sie finden Jesus. And probably swallow. Und schlucken ein bisschen. Lord, a message from John the Baptist. Herr, eine Botschaft von Johannes dem Täufer. Yes. Ja. He wants to know if. Er möchte wissen, ob. He wants to know if. Er möchte gerne wissen, ob. Yes. Ja. He wants to know if you're really the one. Er möchte wissen, ob du wirklich der eine Or bist. Should we look for another? Oder sollen wir uns einen anderen suchen? That's what he said. Das hat er gesagt. Go back to John. Geh zurück zu ihm. And you tell him this. Und antworte ihm Folgendes. Tell him that the blind can see. Sag ihm, dass die Blinden sehen können. Tell him that the deaf can hear. Sag ihm, dass die Tauben hören können. Tell him that the lame are cleansed. Sag ihm, dass die Lahmen gereinigt wurden. Tell him that the poor have the gospel preached to them. Sag ihm, dass den Armen das Evangelium verkündet wird. And then tell him this. Und dann sag ihm Folgendes. Blessed are those Gesegnet who are not die, offended by me. Die keinen Anstoß an mir nehmen. Gesegnet Blessed sind are those who are not offended by me. Die keinen Anstoß an mir nehmen. This child is appointed for the fall and the rise of many. Er ist ausgewählt für den Fall und das Auferstehen von vielen. Go back to the verse for a moment. Gehen wir zurück zu diesem Vers. That's slide 7. Look at this. This child is appointed for the fall and rise of many in Israel. Dieses Kind ist auserwählt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. A sign to be opposed. Zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. To the end that the thoughts from many hearts may be revealed. Damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Do you know what God is most preoccupied with? Wisst ihr, womit sich Gott hauptsächlich beschäftigt? Showing us what's in our heart. Uns zu zeigen, was sich in unserem Herzen befindet. Revealing to us what's in our heart. Uns zu offenbaren, was sich da drinnen tut. What God reveals, God can heal. Was Gott zeigt oder offenlegt, das kann er heilen. What stays hidden, das, was versteckt bleibt, cannot be healed. Das kann nicht geheilt werden. And God orchestrates circumstances to show us what's in our heart. Und Gott gestaltet die Umstände so, dass wir sehen und bemerken, was in unserem Herzen ist. It was no mistake that Mary would be found pregnant before the marriage. Es war kein Fehler, dass Maria vor ihrer Ehe schwanger wurde. All the people's hearts of that whole district, that whole area were being revealed. Dass die Herzenshaltung aller Menschen in dieser Wohnumgebung haben sich dadurch gezeigt. Could you imagine when their children later read Luke's Gospel? Könnt ihr euch erinnern, dass ihre Kinder später dann mal das Evangelium von Lukas lesen? That came out between 60 and 65. Das 60 oder 65 nach Christus erschienen ist. It came out like 30, 35 years later. Es kam erst 30 oder 35 Jahre. No, I'm sorry, 60 years later. 60 Jahre später heraus. That means the children who were there could have been reading this. Das heißt, die Kinder, die damals dort waren, die hätten das lesen können. And said, can you believe this? Kannst du das glauben? That this Jesus was the Messiah. Dass dieser Jesus der Messias and war. I remember as a child the stories that were told about Mary and Joseph. Und ich erinnere mich als Kind, da wurden mir Geschichten erzählt von Maria und Josef. And how much abuse they took all those years. Und wie viel ihnen angetan wurde all diese Jahre. And nobody knew. Und niemand hat gewusst, who this child was. Wer dieses Kind wirklich war. Could you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? How much is God doing that we have no idea? Wie viel tut Gott, wovon wir keine Ahnung haben? God is using circumstances to reveal what is in our heart. Gott benutzt Situationen und Umstände, um uns zu zeigen, was in unserem Herzen ist. So there's a couple principles. Also es gibt ein paar Prinzipien. Number one. Erstens. What God is doing in your life will go beyond your life. Alles, was Gott in deinem Leben tut, wird über dein Leben hinausragen. God is not working in your life just for your life and then it's over. Gott arbeitet nicht an deinem Leben nur für dein Leben und dann, wenn es aus ist, ist es aus. God is using your life, er verwendet dein Leben, to affect the next generation, um die nächste Generation zu berühren, to set someone up so they can be effective, um jemanden aufzubauen oder vorzubereiten, damit der wieder was Number tun kann. Number two, what God is doing is far greater than we imagine. Zweitens, das, was Gott vorbereitet und tut, das ist so viel größer, als wir es uns we vorstellen. We have our ideas and God has his ideas. Wir haben eigene Ideen und Gott hat Ideen. Number three, so much of the circumstances that we think are so unnecessary. Drittens, die ganzen Umstände, von denen wir denken, dass sie unnötig sind. I mean, my life would be so much easier. Ich meine, mein Leben wäre so viel einfacher. If just one millionaire came to this church, just one. Wenn nur ein einziger Millionär in diese Gemeinde gehen würde. Do you know how many millionaires there are in Austria? Do you know how many? Wisst ihr, wie viele Millionäre es in Österreich gibt? There are over 70,000 millionaires in Austria. Über 70,000 in Österreich. It is like the highest percentage of millionaires in a country. Das ist die höchste Prozentzahl von Millionären in einem Land. I only need one. Ich brauche nur einen. And the cellar's finished by Easter. Und dann ist der Keller fertig. By Easter, we could have so much. By Easter, we could probably finish it, or by summer, no problem. Wir könnten dann bis Ostern fertig sein damit. Just one. Wir brauchen nur einen Millionär. But he doesn't come. Aber der kommt irgendwie nicht. And I say, why, Lord? Und ich frage Gott, warum? Why? Warum? It would be so easy. Es wäre so leicht. I mean, we could do so much for you. Wir könnten so viel für dich tun. You say, ask, and so I ask. Du sagst, frag, und deshalb frage ich auch. You say, you have not because you ask not. Du sagst, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. And I've asked more than once. Und ich habe schon mehr als einmal gebeten. But they don't come. Aber der Millionär, der kommt nicht. Why? Warum? Because God knows exactly what he's doing. Weil Gott genau weiß, was er tut. God's purpose is to try the heart. Gottes Absicht ist es, das Herz zu offenbaren. Not just my heart, but everyone's heart. Das Herz von allen. Situations are more exact than we would imagine. Die Situationen, die passen haargenau, mehr als wir uns das vorstellen können. We look at our life and we think, gosh, I'm getting through this jungle of life. Wir schauen auf unser Leben und denken uns, jetzt wurschtel ich mich da durch. My kids. Durch die verschiedenen Situationen. My boss. Mein Chef, meine Kinder, mein Auto. My face. Mein Gesicht. My spouse. Meine Frau. My leg. Mein Bein. If I could just get past all this stuff. Wenn ich diese Dinge alle hinter mir lassen könnte. I could so effectively serve God. Dann könnte ich dir so effektiv dienen. And God says. Und Gott sagt. All of this stuff. Diese ganzen Situationen. So perfectly arranged by me. Die sind perfekt angeordnet von mir. I don't want you to serve me despite this. Ich möchte nicht, dass du mir dienst trotz dieser Dinge. I want you to serve me in this. Ich möchte, dass du mir in diesen Umständen dienst. I want you to grow spiritually. Ich möchte, dass du geistig wachst. I want you to grow up. Ich möchte, dass du erwachsen wirst. All this is part of my plan. All das gehört zu meinem Plan. God doesn't want to make our life so easy. Gott möchte nicht, dass unser Leben ganz einfach verläuft. Revelation chapter 3. Offenbarung 3. The Church of Laodicea. Die Gemeinde von Laodicea. The risen Christ said this. Der auferstandene Herr sagte. I have this against you. Ich habe das eine gegen dich. You say, du sagst, we are rich. You say, we are rich. Du sagst, wir sind reich. And we have need of nothing. Und wir brauchen nichts. And I say, und ich sage, that you are blind, dass du blind bist, miserable, armselig, wretched. Böse, poor, arm and naked. Und nackt. That's how I see you. So sehe ich das. How does God see us? Wie sieht uns Gott? The very things that we despise. Die Dinge, die wir verstecken wollen. Are making us rich. Genau die machen uns reich. How many things will we be offended by in 2014? Von wie vielen Dingen werden wir 2014 Anstoß nehmen? How easily can God offend me? Wie leicht kann Gott uns vor den Kopf stoßen? How easily? Wie leicht? Do you know how many people in 37 years I've seen? Wisst ihr, wie viele Leute ich in diesen 37 Jahren getroffen that habe? I've been a believer, in diesen 37 Jahren, wo ich gläubig bin. That have been all out for God. Die für Gott gearbeitet haben. All out. They're just crazy for God. Die einfach total fanatisch sind. Not fanatisch, but radical. Also die radikal sind und yeah. Für Gott was tun wollen. Who are not anymore. Die es jetzt nicht mehr sind. I just heard of a good friend of mine. Ich habe gerade gehört von einem guten Freund von mir. Pastor. Ein Pastor. Left his wife for a girl. Er hat seine Frau verlassen für ein Mädchen. That's like a knife through the heart, right? Das ist wie ein Messer, das einem ins Herz gestochen How wird. Many swords have we experienced in our life going through our heart? Wie viele Schwerter sind uns schon ins Herz gestoßen worden? A teenager, a family member, somebody dies. Ein Teenager oder ein Verwandter stirbt. Disappointment after disappointment. Eine Enttäuschung nach der anderen. A betrayal. Ein Betrug. Abuse of some kind. Ein Missbrauch von irgendeiner Art. Alcoholism, drug addiction. Alkohol oder Drogen. All these things, the church being persecuted around the world. Oder die Christenverfolgung um die Welt. And so much pain. Und so viel Schmerz. 100,000 new girls coming into Europe every year sold into prostitution. 100,000 Mädchen werden jährlich nach Europa gebracht und in die Prostitution verkauft. 100,000 into Western Europe every year. 100,000 werden nach Westeuropa gebracht jedes Jahr. Sold into prostitution. Und in der Prostitution verkauft. A sword through the heart. Das ist ein Schwert ins Herz. What will it take for God to offend you this year? Was wird es brauchen, damit du Anstoß nimmst an Gott dieses Jahr? What will it take? Was wird es brauchen? For you to become bitter. Damit du bitter wirst. And say I've waited long enough. Und sagst, ich habe lang genug gewartet. I don't believe the promises of God anymore. Ich glaube an die Versprechen Gottes nicht mehr. What will it take? Was wird da passieren müssen? But know this. Aber wisse eins, that God is trying the heart. He's proving the heart. Dass Gott versucht, dein Herz zu prüfen, God das offen zu legen. He will push us. Er wird uns drängen. He wants to reveal the heart. He wants you to see what's in your heart. Er möchte, dass du dein eigenes Herz kennst und dass du siehst, was in ihm ist. He wants you to see how much faith you really have. Er möchte, dass du siehst, wie viel Glauben du wirklich hast. When you think you would have turned back and you didn't. Wenn du denkst, da würde ich einen Schritt zurückgehen, aber hast du nicht. Jesus had all these disciples following him. Jesus hatte all die Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Everything was going great. Alles ist gut gelaufen. The disciples were like, yes. Yes, this is awesome. Die Jünger waren voll dabei. We're taking over. Look at this. Look at the following of disciples. Wir nehmen einfach das ganze Land ein und. And then Jesus gets up. Und dann steht Jesus auf. Speaking to his disciples. Und spricht zu seiner Jüngerschaft. Unless you eat my body and drink my blood. Wenn ihr meinen Körper nicht trinkt und mein Blut trinkt. You can have no part of me. Dann könnt ihr nicht Teil von mir sein. And they said, this is a difficult statement. Und sie haben gesagt, das ist eine schwierige Aussage. How can we eat your body and drink your blood? Wie können wir deinen Körper essen und dein Blut this trinken? This is barbaric. Das ist barbarisch. Cannibalism. Das ist Kannibalismus. And it says in John 6 verse 66. Und es heißt 66, in Johannes 6:66. And they followed him no longer. Und sie sind ihm nicht mehr nachgefolgt. And in verse chapter 8 Jesus said this to the Pharisees. Und in Kapitel 8 hat Jesus folgendes zu den Pharisäern gesagt. You do not believe in me. Ihr glaubt nicht an mich. Because my word has no place in you. Weil mein Wort in euren Herzen keinen Platz hat. And this is my closing thought. Und das ist mein abschließender Gedanke. Going back to what Rocky said. Sylvester Stallone said. Ich gehe zurück zu dem, was Rocky alias Sylvester Stallone gesagt hat. It's about the word. Es geht um das Wort. Go to slide 12. Not slide 12. Let's go to slide 8. If there was one thing about Mary, wenn es eine Sache gäbe über Maria, she knew the word. Was man sagen könnte, dann könnte man sagen, sie kannte das Wort. When she met Elizabeth, als sie Elisabeth getroffen and hatte, and then she prophesied Mary, und ihr prophezeit hatte, she quoted verse after verse after verse after verse. Da hat sie die Bibel zitiert, ein Vers nach dem anderen. She had the word in her heart. Sie hatte das Wort in ihrem Herzen. And this is what Paul wrote to the Colossians. Und das ist das, was Paulus an die Kolosser let geschrieben the hat. Word of Christ richly dwell within you. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. With all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistigen Liedern, Gott singend in eure Herzen, in euren Herzen in Gnade. Psalm 119, 165. Psalm 119. 165. This is a verse we learned 165. Back in Bible school. This is a verse we learned long time ago. Das ist ein Vers, den wir schon lange schon früher gelernt haben. It says, dort steht, how does it say? Where does it go? Great peace have they. Great peace have they that love thy word. Großen Frieden haben die, die das Wort Gottes lieben. Nothing will offend them. Sie werden an nichts Anstoß nehmen. How quickly can I be offended? Wie schnell kann ich Anstoß an etwas nehmen? The degree that you are offended, der Grad, wie schnell du an etwas Anstoß nimmst, reveals how little of the word is hidden in your heart. Zeigt, wie wenig vom Wort Gottes in deinem Herzen ist. Psalm 119, 11. Thy word have I hidden in my heart. Dein Wort ist versteckt in meinem Herzen. That I might not sin against thee. Damit ich nicht gegen dich sündige. And if you read about Mary, she was hiding things in her heart. Und wenn ihr über Maria lest, dann hat sie Dinge in ihrem Herzen versteckt. The angel spoke to her, she hid it in her heart. Der Engel hat zu ihr gesprochen und sie hat es in ihrem Herzen aufbewahrt. The shepherds showed up and she hid what they said in her heart. Die Hirten sind aufgetaucht und sie hat das, was sie gesagt haben, in ihrem Herzen aufbewahrt. When Jesus was 12 years old and lost in Jerusalem, als Jesus 12 Jahre alt war und in Jerusalem verloren gegangen war, she thought and then she found him in the temple. Dann hat sie ihn im Tempel gefunden. And he was preaching to the scribes and Pharisees, blowing them away. Und er hat die Pharisäer gelehrt damals und hat sie umgehaut mit seinem Wissen. Can I ask you a question? Kann ich eine Frage stellen? Yes, young man. Ja, junger Mann. How do you picture heaven? Wie stellst du dir den Himmel vor? Jesus was there. He could just tell them what he saw, right? Ich meine, Jesus war doch dort. Er hätte ihnen sagen können, wie es war. And he's interacting with them for a couple days. Und er ist einfach in intensiven Gesprächen mit ihnen für mehrere Mary Tage. Shows up. Mary shows up. Und Maria kommt dorthin. And she's like, Son, we were looking everywhere for you Sohn, for three days. Wir haben drei Tage lang nach dir gesucht. Why have you done this? Warum hast du das getan? Didn't you know that I must be about my father's business? Hat sie nicht gewusst, dass ich den Geschäften meines Vaters nachgehen muss? Mary is blown away. Maria ist einfach umgehauen. And she hid it in her heart. Und sie hat auch das in ihrem Herzen aufbewahrt. She didn't understand what he was talking about, but she hid it. Sie hat nicht ganz verstanden, wovon er da gesprochen hat, aber sie hat es in ihrem Herzen aufbewahrt. And this verse will make the difference this year. Und dieser Vers wird dieses Jahr einen Unterschied machen. Are we hiding his word in our heart? Bewahren wir das Wort Gottes in unserem Herzen auf? Or are you setting yourself up to be offended? Oder nimmst du ständig Anstoß an irgendwas? By God. Durch Gott. Jonah, offended by God. Jonah hat Anstoß an Gott genommen. God prepared for Jonah a big fish. Und Gott hat für Jonah einen großen Fisch vorbereitet gehabt. And God prepared a big fish for Jonah. Gott hat einen großen Fisch für Jonas vorbereitet. You know what? And Jonah became a type of the Christ. Und er ist Christus ähnlich geworden. Amazing what God did through that. Es ist ein Wahnsinn, was Gott durch das getan hat. The Pharisees said, Who is this Jesus of Nazareth? Und die Pharisäer haben gesagt, wer ist dieser Jesus von Nazareth? There's not even one prophet that comes from Galilee. Es kommt nicht mal ein anderer Prophet aus Galiläa. There was just one. Es war nur einer. And it was Jonah. Und das war Jonah. And he was a type of Christ. Und er war Christus ähnlich. God has everything under control. Gott hatte alles unter Kontrolle. But he is testing the heart. Aber er schaut auf das Herz, and he will test every one of our hearts this year in 2014. Und er wird 2014 all unsere Herzen prüfen. Hide his word in your heart. Bewahre sein Wort in deinem Herzen auf. So that we can make sure we keep going. Damit wir garantieren können, dass wir am Weg bleiben. Okay, let's go before the Lord. Gehen wir zu Gott. There's so many examples of God doing this in people's lives in the Bible. Es gibt so viele Beispiele, wie Gott das macht in der Bibel. Think of David. Denkt mal an David. David was anointed by Samuel to be the king of Israel when he was 16. Er wurde zum König gesalbt von Samuel damals, als er 16 Jahre alt war. Then when he was 17, he killed Goliath. Als er 17 Jahre alt war, hat er Goliath umgebracht. And King Saul wanted to see who this boy was. Und Saulus wollte damals wissen, wer das war. And he was in the king's palace, and he thought, okay, this is it. I'm now a singer. I'm a musician in the king's palace. The king likes me, and I'm gonna have the kingdom, just like Samuel said. Und David hat sich gedacht, so, jetzt bin ich im Palast des Königs, ich bin hier ein Liedermacher und ich habe es geschafft, ich bin jetzt im Palast. But we know the story. Aber wir kennen die ganze Geschichte. Saul got jealous of David. Saulus ist eifersüchtig geworden. And he wanted to kill him. Und wollte ihn umbringen. 14 times he tried. 14 Mal hat er es versucht. And it wasn't till 13 years later. Und es hat 13 Jahre lang gedauert, until the promise came to pass. Bis das Versprechen erfüllt wurde. Same thing with Abraham. Selbe bei Abraham. God promised him that he would be the father of many, many, many, many descendants. Gott hat ihm versprochen, dass er der Vater einer großen Familie sein würde. Abraham believed him. Abraham hat das geglaubt. But his faith was tested. Aber sein Glaube wurde geprüft. And his wife said to him, "Look, it's not happening. Why don't you go into Hagar, my maid?" Und seine Frau hat gesagt, es passiert einfach nicht. Warum nimmst du dir keine Magd? And he did. Und es hat er. And he produced an Ishmael. Und er hat auf Deutsch ein Ishmael. He Ishmael geboren. Yeah, yeah. And that's what we don't want that to happen to us. Und wir möchten einfach nicht, dass uns das passiert. Yeah, we want to keep the promise. Wir möchten an den Versprechen festhalten. We want to believe that God's going to fulfill it. Wir möchten daran glauben, dass Gott seine Versprechen einlöst. Maybe it's going to take 13 years. Aber vielleicht dauert es 13 Jahre, bis das passiert. But for Abraham it was 14 years. He was 86 when he got the promise. He was 100 when he had Isaac. Für Abraham hat es 14 Jahre gedauert. Er war 86, als es ihm versprochen wurde, und 100, bis er Isaac hatte. Hebräer 6:12 have full assurance and hope till the end. Haltet fest am Glauben und haltet an der Hoffnung fest bis zum Ende. That you do not become dull, träge. That you do not become sluggish. Dass ihr nicht träge werdet. But imitate those who through faith and patience inherit the promises. Sondern macht die nach, die geduldig auf die Versprechen Gottes warten. Okay, let's pray. Beten wir. Father, I know that there are many here who have received a promise or a word from you. Herr, ich weiß, dass viele heute da sind, die ein Versprechen von Gott bekommen haben. From you. Ein Versprechen von dir bekommen haben. And maybe you are losing hope or maybe you are giving up. Und vielleicht verlierst du gerade die Hoffnung und möchtest aufgeben. But God is telling you today. Aber Gott sagt dir heute. Through faith and patience you will inherit the promise. Durch Glaube und Beharrlichkeit und Geduld wirst du dieses Versprechen bekommen. Don't give up. Gib nicht auf. Don't try to find your own way out. Versuch nicht, deinen eigenen Ausweg zu finden. Don't try to make the promise happen. Versuch nicht, das herbeizuführen, dass das passiert, worum du gebeten hast. Trust me. Vertrau mir. Trust me and I will bring it to pass. Vertrau mir und ich werde es geschehen machen. Don't go to your flesh and produce something that you have to pay the consequences for. Geh nicht in dein eigenes Fleisch und produziere irgendwas, wofür du dann die Konsequenzen tragen musst. Isaac persecuted Ishmael persecuted Isaac his whole life. Ishmael hat Isaac sein Leben lang verfolgt. I just want to pray for special grace for people here. Ich möchte um eine besondere Gnade bitten für die Menschen hier. That you would be, that hope would spring up in your heart tonight. Dass die Hoffnung in euren Herzen aufkeimt. Hope that it's not over. Hoffnung, dass es nicht vorbei ist. That God's promise is true. Dass Gottes Verheißungen wahr sind. God is not a liar. Dass Gott kein Lügner ist. What he says, he will do. Was er sagt, wird er tun. But first he's got to form us and put his character in us. Aber vorher wird er uns formen und seine Haltung, seine Werte in uns pflanzen. And that takes time. Und es braucht Zeit. David needed that time to become king. David hat diese Zeit gebraucht, um König zu werden. So don't despise the day of small things. Also, es ist nicht schlecht, wenn kleine Dinge, kleine Schritte passieren. Don't despise them. Verachte sie nicht. The day of small things. Verachte nicht die Tage, in denen nur kleine Dinge passieren. Just take one step after the other. Mach einfach einen kleinen Schritt nach dem anderen. And God will lighten your way. Und Gott wird das Licht auf deinem Weg sein. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Bring hope into people. Bring patience into people. Bring trust that you are a good God and you will do what you promised. Gib Hoffnung in unsere Herzen und Geduld und Glaube, dass du das tust, was du versprochen hast. Because you're a good God. Weil du ein guter Gott bist. Maybe you're here tonight and you've never received Jesus in your life. Vielleicht bist du heute hier und du hast Jesus noch nie in dein Leben gelassen. If you were to die tonight on the way home. Wenn du heute am Weg nach Hause stirbst. Where would you go? Wo würdest du hingehen? Where would you be? Wo würdest du sein? Would you be with God? Würdest du bei Gott sein? Are you sure? Bist du dir sicher? For sure, do you know that? Weißt du es wirklich? Jesus died on a cross. Jesus ist am Kreuz gestorben. So God could give us eternity as a gift. Damit Gott uns die Ewigkeit als Geschenk macht. It's clear in the Bible. Es steht ganz klar in der It's Bibel. A gift from God. Es ist ein Geschenk Gottes. You can't work for it. Du kannst es dir nicht verdienen. But you gotta come and ask God for it. Du musst Gott darum bitten. You gotta humble yourself as a child and say, God, I would like this gift. Du musst demütig vor Gott gehen und sagen, ich möchte dieses Geschenk gerne haben. God wants to forgive us and cleanse us of all of our sin. Gott möchte uns reinigen von all unserer Sünde und uns so vergeben. He can give us this gift. Und uns dann dieses Geschenk geben. Would you like to receive that tonight? Möchtest du dieses Geschenk heute haben? Have you ever done that? Hast du das jemals schon gemacht? It's the most important decision you could ever imagine. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du jemals treffen wirst. And God will respond tonight. Und Gott wird dir antworten. Pray with me. Bete mit mir. Prayer. Ein kurzes Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Can you say those words, God in heaven? Kannst du diese Worte aussprechen? Can you hear me? Gott im Himmel, kannst du mich hören? Come into my life. Komm in mein Leben. Come into my heart. Komm in mein Herz. Forgive me of all the things I've done wrong in my life. Vergib mir all die Fehler, die ich gemacht habe. All the selfish things I've done. All die egoistischen Dinge, die ich getan habe. Show yourself to me. Zeig dich. I want to be with you when I die. Ich möchte mit dir sein, wenn ich sterbe. Say these words, God forgive me. Sag diese Worte, Gott vergib mir. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. God forgive me. Gott vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Spend time in the Word. Verbring Zeit im Wort Gottes. You can't imagine what one promise can do at the right moment in your life. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was eine Verheißung in eurem Leben machen kann. The Holy Spirit speaks through the words that we've hidden in our heart. Der Heilige Geist spricht durch die Worte, die in unserem Herzen sind. Make the investment. Investiert diese spend, Zeit. Spend time in your Bible. Verbring Zeit im Wort, in der Bibel. Amen. Father, thank you for this time. Vater, danke für diese Zeit. I pray for this year coming. Ich bete für das nächste Jahr, that when we are tempted to be offended, dass wenn wir kurz davor stehen, beleidigt zu sein oder Anstoß an etwas zu nehmen, by people, durch Menschen, by circumstances, durch Umstände, by our own life, durch unser eigenes Leben, disappointed in you, wenn wir enttäuscht sind von dir, I pray that you would, your word would rise in our heart, dann bitte ich, dass dein Wort in unserem Herz wächst and deliver us from offense. Und uns darüber bringt über diese in, Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. There's a book coming out soon. Es erscheint ein Buch in Kürze. It's written by a Polish pastor. Es ist von einem polnischen Pastor geschrieben, who got in a car accident, der einen Autounfall hatte. About 8 years ago. Circa 8 years ago. 8 Jahre, vor acht and Jahren. His wife and his child were killed. Und seine Frau und sein Kind wurden getötet. And the title of the book is, und das Buch heißt, Can God be forgiven? Kann man Gott vergeben? Interesting. It's coming out soon. Das erscheint in Kürze. Okay. God bless you. Gottes Segen. If you would like to have prayer, wenn ihr gerne möchtet, dass jemand für euch betet, for anything, anything. Egal wofür. If you need a job. Wenn du eine Arbeit brauchst, if you want a relationship, wenn du eine Beziehung willst, any need that you have, egal um welches Anliegen es dir geht, if you want a better relationship with God, wenn du eine bessere Beziehung zu Gott haben möchtest, or if you said that prayer tonight, oder wenn du dieses Gebet gesprochen hast, we have a prayer team there at the prayer room who are waiting to pray with you. Wir haben da drüben Gebetsteams, die auf euch warten und mit denen ihr einfach beten könnt. So please use this opportunity and also bitte be prayed for. Nutzt diese Gelegenheit. Johann?